verstanden, es ist nicht mal die Frage wert. Das kifft in meinen Adern, ist so stark, dass es Tage wert. Alles hat seinen Preis. Ich hab mehr als genug bezahlt, mein Herz mit Blut bezahlt ich mehr. Jetzt, dass du es warst, Zweifel an mir selbst, Zweifel an der Welt, Zweifel, ob bestimmt was mich hier eigentlich noch hält. Ich kann machen, was ich will, schaffen, was ich will. Unzufriedenheit frisst mein Leben, obwohl ich das nicht will. Versteh mich deshalb nicht falsch, es geht mir gut, wie fast kein. Doch die Wut tief in mir lässt meine hellsten Tage wie Nacht sein. Sieh mich nicht an, nein, nein, sieh mich nicht an. Ich bin nicht broke, bin noch nicht tot, doch so fühlt es sich an. Sieh mich nicht an, nein, nein, sieh mich nicht an. Ich bin nicht broke, bin noch nicht tot, doch so fühlt es sich an. Die Augen um zu sehen, ich kann fast nicht mehr. Alles schon was geträumt hab, zählt jetzt nicht mehr. Wegen Augen ohne Leben, ich kann das nicht mehr. Alles, was mir was bedeutet hat, zählt jetzt nicht mehr. Ich sitz hier, bekifft ihr, glaubt doch, was wisst ihr schon von jemandem, der sein eigenes Herz nicht spürt. Alles ist ja so einfach, man muss sich nur abfinden, nur ein Maß finden zwischen Kiffen und Schnaps trinken. Ich kämpf dagegen an, renn es läuft gegen die Wand. Denk nur ihr dämlichen Punks, doch fuck, meine Seele ist krank. Und mein Körper ist immun gegen Medizin. So wenig, um glücklich zu sein, genug, um das Leben zu lieben. Ich weiß nicht, was noch kommt, steck meine Kraft in Songs. Halt mich zurück, weil mein Hass noch kommt. Ich lauf meinem Schwanz hinterher, brauch mehr als Blanz hinterher. Ich sag nicht mehr was, ich denk nur noch, bitch, danke sehr. Sieh mich nicht an, nein, nein, sieh mich nicht an. Ich bin nicht broke, bin noch nicht tot, doch so fühlt es sich an. Sieh mich nicht an, nein, nein, sieh mich nicht an. Ich bin nicht broke, bin noch nicht tot, doch so fühlt es sich an. Die Augen um zu sehen, ich kann fast nicht mehr. Alles schon, was ich je geträumt hab, zählt jetzt nicht mehr. Wegen Augen ohne Leben, ich kann das nicht mehr. Alles, was mir was bedeutet hat, zählt jetzt nicht mehr. Damn, immer der gleiche Shit, denk nur noch an die eine Bitch. Ich weiß nicht, wie ein Blick bringt alles aus dem Gleichgewicht. Ich bin alt genug, alles mit Weitblick zu sehen, aber auch jung genug wie Fabs, um einfach keinen Fick zu geben. Ja, so ist es eben, jeder nimmt, was er kriegt. Weit ist hässlich und so ist auch jeder blind, wenn er liebt. Ich sitz wieder am gleichen Abgrund, wieder bleibt nichts als Hass. Hat er nichts dagegen gemacht, sondern bis spät in die Nacht getrunken. Ich hab meinen Platz gefunden, unten mit meinen Jungs, ohne Grund, immer nur bekifft und betrunken mit meinen Jungs, ah. Sieh mich nicht an, nein, nein, sieh mich nicht an. Ich bin nicht broke, bin noch nicht tot, doch so fühlt es sich an. Sieh mich nicht an, nein, nein, sieh mich nicht an. Ich bin nicht broke, bin noch nicht tot, doch so fühlt es sich an. Die Augen um zu sehen, ich kann.